Kommunistenkneipe, der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur dritten Folge unseres kleinen Büchertischs. Heute widmen wir uns der Geschichte Italiens, einem Land, das von tiefgreifenden sozialen Kämpfen, von revolutionären Bewegungen und kontrastreichen politischen Entwicklungen geprägt ist. Das Buch, das wir heute vorstellen, trägt den Titel Geschichte Italiens, vom Risorgimento zur Gegenwart und wurde von Gerhard Feldbauer verfasst, wohl einem der profundesten Kenner der italienischen Geschichte. Feldbauer wendet sich in seinem Buch den zentralen Etappen der Geschichte Italiens, eben vom Risorgimento und der bürgerlichen Revolution über die faschistische Herrschaft, den Widerstand gegen den Faschismus bis hin zur politischen und ökonomischen Entwicklung der Nachkriegszeit und der Gegenwart. Der Schlüssel zur Analyse der italienischen Geschichte ist wie immer der historische Materialismus. Wir betrachten die ökonomischen Grundlagen, die Klassenverhältnisse und die historischen Prozesse, die die Geschichte Italiens geprägt haben. Dabei werden wir uns auch mit den Grenzen bürgerlicher Geschichtsschreibung auseinandersetzen und aufzeigen, wie der Klassenkampf die entscheidende Triebkraft hinter den Entwicklungen war. In diesem heutigen kleinen Büchertisch haben wir eine kleine Besonderheit. Im Vorfeld in der Vorbereitung für die Folge habe ich mit dem Autor Gerhard Feldbauer korrespondiert. Wir haben uns gut ausgetauscht. Es gab noch offene Fragen meinerseits nach der Lektüre. Und diese Fragen habe ich Gerhard Feldbauer geschickt, der äußerst umfangreich auf diese Fragen geantwortet hat. So umfangreich, dass ich sie in unserem Kurzformat nicht voll abbilden kann. Aber ich werde Teile der Fragen, die ich ihm gestellt habe, und Auszüge aus seinen Antworten mit in den heutigen Büchertisch mit einbinden. Unveröffentlichte Schriften von Gerhard Feldbauer, ganz exklusiv. Genau, fangen wir direkt an mit dem Thematischen. Wir fangen an bei der Römischen Republik. Und zwar bevor die bürgerliche Revolution Italiens im Risorgimento ihren Lauf nahm, war Italien ein Flickenteppich aus Fürstentümern, kirchlichem Einfluss und ausländischer Fremdherrschaft, vor allem aus Österreich. Die Region war jedoch seit der Antike ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum, das von der Levante, also verkürzt gesagt dem östlichen Teil des Mittelmeers, bis zum Persischen Golf mit Handelsbeziehungen verflochten war. Bereits die Römische Republik und das Kaiserreich hatten die Grundlage für eine hochentwickelte Agrarwirtschaft und Handelsnetzwerke geschaffen. Im Mittelalter und in der Renaissance blühten Handelsstädte wie Genua und Venedig, die ein frühes Stadium des Handelskapitalismus repräsentierten. Dennoch blieb Italien ein agrarisch geprägtes Land, das von feudalen Strukturen dominiert wurde. Erst mit der industriellen Revolution und den revolutionären Impulsen aus Frankreich und aus Deutschland begann, sich ein moderner Staat herauszubilden. Und wir haben Gerhard Feldbauer dann gefragt, im Kontext der Gründung der Römischen Republik, welche Bedeutung hatte denn diese Entwicklung für die Etablierung des Kapitalismus als vorherrschende Produktionsweise in Italien? Genua war bereits ein Knotenpunkt des europäischen Handelskapitalismus. Aber welche Auswirkungen hatte dies auf die produktive Arbeit in Italien? Kam es zu einer Proletarisierung? Wurden Landwirte aus subsistenzwirtschaftlichen Bedingungen in die Manufakturen und Fabriken gedrängt, wie wir es aus England schon kannten, also im Vergleich zur ursprünglichen Akkumulation und auch den Widerständen in der englischen Proletarisierung, Zwangsproletarisierung, Chartisten und so weiter? Oder verlief dieser Prozess in Italien harmonischer? Gerhard Feldbauer hat geantwortet: Die bürgerliche Revolution in Italien richtete sich gegen die österreichische Fremdherrschaft, die die Entwicklung eigener Produktivkräfte blockierte. Im Januar 1849 erreichte sie mit der Ausrufung der Römischen Republik ihren Höhepunkt. Die Nationalversammlung hob die weltliche Herrschaft des Papstes auf nationalisierte Kirchenbesitz und verteilte ihn an landarme Bauern. Schulen wurden von der bischöflichen Kontrolle entzogen. Giuseppe Garibaldi, führender Vertreter der radikaldemokratischen Kräfte, verteidigte die Republik bis zu ihrem Fall im Juni 1849. Die Niederlage war jedoch nur temporär. Die Revolution setzte sich bis 1870 fort. Nach 1849 kam es zu einem industriellen Aufschwung. Fabrikproduktion setzte sich gegen die Manufaktur durch, während sich die Eisen- und Metallverarbeitung etablierte. Unternehmer wie Giovanni Ansaldo prägten die industrielle Landschaft. Der mechanische Webstuhl verdrängte traditionelle Produktionsweisen. Telegraphenlinien wurden errichtet und nach 1860 begann der Durchbruch im Eisenbahnwesen. Trotz dieser Fortschritte blieb Italien hinter Westeuropa zurück, da die politische Zersplitterung und fehlende Rohstoffe wie Kohle und Eisen die Industrialisierung hemmten. Graf Benzo di Cavour stieg zum Führer der liberalen Großbourgeoisie auf. Seine diplomatische Strategie im Krimkrieg schwächte Österreich, das 1859 in einem Krieg gegen Frankreich und Piemont eine Niederlage erlitt. Während Garibaldi 1860 in Sizilien Land an Bauern verteilte und ganz Süditalien besetzte, setzte sich Cavour für eine monarchistische Lösung ein, um einen internen Konflikt zu vermeiden. 1861 wurde das Königreich Italien mit Vittorio Emanuele II. Als Monarch proklamiert. Die Einigung wurde 1870 mit der Eingliederung Roms vollendet. Italien beseitigte die weltliche Herrschaft des Papstes und nahm Rom als Hauptstadt in Besitz. Trotz formaler nationaler Einheit blieb der Süden wirtschaftlich rückständig und von feudalen Strukturen geprägt. Italien hatte Mühe, sich in den europäischen Markt zu integrieren und führte 1878 Schutzzölle ein, die einen Zollkrieg mit Frankreich auslösten. Im Großraum Mailand, Turin, Genua wuchsen Eisen- und Stahlindustrie, so wie der Maschinenbau rasant an. Unternehmen wie Pirelli, Edison und Fiat prägten die industrielle Entwicklung. Die Schwerindustrie trat in das Stadium der Monopole ein und erhielt staatliche Aufträge für Rüstung und Infrastruktur. Im Finanzwesen begann sich die Verflechtung von Industrie- und Handelskapital abzuzeichnen. Trotz industrieller Fortschritte blieb die zentrale soziale Aufgabe der Revolution, die Auflösung des feudalen Großgrundbesitzes, ungelöst. Die nationale Einheit wurde letztlich durch die Bourgeoisie vollzogen, die ihre Macht festigte, ohne die Interessen des Proletariats durchzusetzen. Das war die Zeit zur Gründung der Römischen Republik. Die Revolution von 1848 war ein gesamteuropäisches Ereignis, das auch Italien erfasste. Im Januar 1849 wurde eben diese Römische Republik ausgerufen. Ein revolutionärer Höhepunkt, der die weltliche Herrschaft des Papstes aufhob und den Kirchenbesitz nationalisierte. Wichtig war, Italien von der Vorherrschaft Österreichs zu befreien und eine bürgerliche Nation zu schaffen. Also obwohl die Republik bereits im Juni 1849 fiel, war dies nur eine temporäre Niederlage. Die Revolution setzte sich bis 1870 fort und endete mit einem sogenannten Dreiviertelsieg der Revolution. Italien entwickelte sich langsam zu einem Nationalstaat, blieb jedoch immer hinter anderen europäischen Ländern zurück, da die industrielle Entwicklung durch die politische Zersplitterung und das Fehlen essentieller Rohstoffe wie Kohle und Eisen gehemmt wurde. Wir kommen in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts ist nun eine bourgeoise Klasse an der Macht. Italien konstituierte sich erst 1861 als Nationalstaat. Dieser späte Zusammenschluss war von ganz entscheidender Bedeutung für die spätere imperialistische Konkurrenz. Denn während Großbritannien und Frankreich bereits globale Kolonialimperien aufgebaut hatten, stand Italien bei der imperialistischen Aufteilung der Welt am Rand. Wir haben Gerhard Feldbauer gefragt, also diese späte Konstituierung Italiens als Nationalstaat im Jahr 1861 wird als Nachteil in der imperialistischen Konkurrenz mit den etablierten Kolonialmächten interpretiert. War das ein Hauptmotiv für das Hauen und Stechen um einen Platz an der Sonne bei der kolonialen Aufteilung und den Anschluss an das ebenfalls spät geeinte Deutsche Kaiserreich im Ersten Weltkrieg? Und Gerhard Feldbauer hat geantwortet, ja, das späte Entstehen Italiens als Nationalstaat trug zur imperialistischen Konkurrenz bei. Das Großkapital beklagte seine Gefangenschaft im Mittelmeer, da England Gibraltar und den Suezkanal kontrollierte und die Dardanellen von den Türken überwacht wurden. Italien scheiterte auf der Berliner Konferenz 1878 mit Ansprüchen auf türkische Gebiete und verlor gegen die französische Konkurrenz in Tunis. 1881 besetzte Frankreich Tunis, was Italien ein Jahr später zum Beitritt zum Dreibund mit Deutschland und Österreich-Ungarn bewegte, um seine kolonialen Ambitionen abzusichern. Dennoch verweigerte Bismarck militärische Unterstützung. Nach Niederlagen in Äthiopien versuchte Italien durch wirtschaftliche Expansion und Besetzungen in Eritrea und Somalia Fuß zu fassen. Der Übergang zum Imperialismus war begleitet von der Aneignung von Rohstoffkonzessionen durch die Bank von Rom und der Expansion italienischer Unternehmen wie Ansaldo und Marconi. 1911 griff Italien Tripolitanien und die Kyrenaika an. Trotz Luftschiffen und Bombardierung erlitt es erhebliche Verluste und stieß auf hartnäckigen Widerstand der arabischen Bevölkerung. Lenin beschrieb in der Pravda 1912 sehr treffend, dass Italien mit Bajonetten und Gewalt in Anführungsstrichen zivilisieren wolle. Dennoch wurde Tripolitanien mit stillschweigender Zustimmung der Entente-Mächte zur Kolonie Libyen zusammengeschlossen. Italien besetzte zudem den Dodekanes und erhielt 1912 mit anderen Großmächten ein Mandat über Albanien. Der imperialistische Expansionsdrang Italiens scheiterte trotz brutaler Kriegsführung an internen Widerständen und geopolitischen Einschränkungen. Ja, die Großbourgeoisie verspürte also zunehmend den Drang, sich aus ihrer vermeintlichen Gefangenschaft im Mittelmeer zu befreien und ihre wirtschaftlichen Interessen global auszudehnen. Dieser Expansionsdrang legte die Grundlage für Italiens Beteiligung an imperialistischen Konflikten und dem späteren Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Italien trat 1915 auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg ein, nachdem ihm territoriale Gewinne versprochen wurden. Dieser Kriegseintritt war jedoch nicht unumstritten. Die Sozialistische Partei, ISP, lehnte den Krieg vehement ab und verweigerte die Zustimmung zu den Kriegskrediten. Anders als in Deutschland, wo die Sozialdemokratische Partei am 4. August 1914 den Kriegskrediten zustimmte. Nach dem Krieg brach die soziale Ordnung zusammen. Das sogenannte Biennio Rosso 1919-1920 war geprägt von massiven Streiks, Fabrikbesetzung und einem erstarkenden Proletariat. Doch die italienische Bourgeoisie, unterstützt von den reaktionärsten Kreisen, finanzierte und organisierte den Aufstieg der faschistischen Bewegung. Mussolinis Fasci di Combattimento wurden zu einem zentralen Instrument der Konterrevolution. Deshalb die Frage an Gerhard Feldbauer: Gab es 1915 eine breite parlamentarische Unterstützung für den italienischen Kriegseintritt? Und welche Versprechen machte sich die italienische Bourgeoisie? Welche Kriegsziele wurden definiert? Gab es unterschiedliche Kapitalfraktionen die Vor- und Nachteile eines Kriegseintritts diskutierten. Im Vergleich dazu zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich, in dem Kriegsziele der Montanindustrie und der Chemie- und Elektroindustrie diskutiert wurden. Gerd Feldbauer schreibt, Italien lehnte 1914 einen Kriegseintritt zunächst ab, da kein Verteidigungsfall vorlag. Tatsächlich wollte die Großbourgeoisie abwarten, wer größere territoriale Gewinne versprechen konnte. Die Entente stellte schließlich umfangreichere Gebietsansprüche in Aussicht als Österreich. Mit dem Geheimvertrag von London vom April 1915 wurde Südtirol zugesichert und Italien trat im April 1915 auf Seiten der Entente in den Krieg ein. Den Kriegseintritt forcierten die reaktionärsten imperialistischen Kreise. Benito Mussolini gründete im Januar 1915 Fasti Ciano Rivoluzionaria, eine Vorläuferorganisation der faschistischen Bewegung. Seine Zeitung Popolo d'Italia finanzierte den führenden Rüstungs- und Industrieunternehmen wie Pirelli und Agnelli, agitierte gegen kriegsunwillige Abgeordnete und forderte deren Hinrichtung. Die Sozialistische Partei Italiens, ISP, bewies trotz massiver Hetze Mut und verweigerte als einzige Sektion der Zweiten Internationale konsequent die Zustimmung zu den Kriegskrediten. Sie organisierte 1914 gemeinsam mit der Gewerkschaft einen Generalstreik, der in mehreren Städten zu bewaffneten Aufständen und Barrikadenkämpfen führte. Die Aufstände wurden brutal durch die 100.000 Soldaten niedergeschlagen. Mit Unterstützung der Rüstungsindustrie wurde schließlich die Zustimmung zu den Kriegskrediten mit 407 zu 508 Stimmen im Parlament durchgesetzt. Dieselben Konzerne, die Mussolinis Propaganda finanzierten, wurden nach dem Krieg zentrale Förderer des Faschismus und ermöglichten diesen Marsch auf Rom. Kommen wir direkt zur nächsten Frage, die wir an Gerhard Feldbauer gerichtet haben, in denen es jetzt eben um diese Biennio Rosso, diese beiden roten Jahre ging. Die Biennio Rosso begannen ja nach dem Ersten Weltkrieg und waren gekennzeichnet durch ein aufstrebendes Proletariat, das seine Interessen artikulierte und durchsetzen versuchte. Wie genau äußerte sich das? Ist die Situation des italienischen Proletariats nach dem Ersten Weltkrieg vergleichbar mit dem des deutschen Proletariats? Vergleich Novemberrevolution. Die deutsche Bourgeoisie suchte den Ausgleich mit der Arbeiterklasse, zum Beispiel über das Stinnes-Legien-Abkommen bzw. den Kurs der Sozialpartnerschaft, um die Eigentumsverhältnisse zu sichern in einer revolutionären Situation wie in Deutschland 1918. Wie war es in Italien? Wie reagierte die italienische Bourgeoisie auf die Biennio Rosso, also die Fabrikbesetzungen zum Beispiel, die da mit einhergingen? Gerd Feldbauer hat geantwortet, die italienische sozialistische Arbeiterbewegung unterschied sich wesentlich von der deutschen. Bereits 1915 versuchten italienische Sozialisten eine internationale Antikriegsbewegung zu organisieren, was in den Konferenzen von Zimmerwald und Kiental mündete. Die russische Februarrevolution 1917 inspirierte italienische Arbeiter zu Streiks und Aufständen, die brutal niedergeschlagen wurden. Antonio Gramsci übernahm danach eine führende Rolle. Die Nachkriegszeit war von Wirtschaftskrise, Teuerung und Massenarbeitslosigkeit geprägt. Die Gewerkschaften erkämpften 1919 die Einführung des 8-Stunden-Tages, während die Mitgliederzahl stark anstieg. Im Gegensatz zu Deutschland konnte sich in Italien der reformistische Flügel der Sozialistischen Partei nicht durchsetzen. Die ISP begrüßte mehrheitlich die russische Oktoberrevolution und trat der Kommunistischen Internationale bei. Bei den Wahlen 1919 erzielten die Sozialisten große Erfolge und die Liberalen verloren die absolute Mehrheit. 1920 erreichten die Arbeiterkämpfe ihren Höhepunkt. Millionen streikten nicht mehr nur für bessere Löhne, sondern für den Sturz des kapitalistischen Systems. Im August, September besetzten Arbeiter große Fabriken, wählten Fabrikräte und organisierten bewaffnete Verteidigung. In Süditalien eigneten sich Bauern Land an, was die Regierung schließlich legalisieren musste. Gramsci gründete mit anderen die Gruppe Ordine Nuovo, die sich für die proletarische Staatsmacht einsetzte. Die Bewegung der Fabrikräte wurde als Keimzelle revolutionärer Macht betrachtet. Ein landesweiter Streik 1919 verhinderte eine geplante italienische Militärintervention in Sowjetrussland. Trotz Wahlerfolgen gewannen reformistische Kräfte in der ISP an Einfluss und suchten einen Kompromiss mit dem Kapital. Fabrikräte wurden aufgelöst oder durch Polizei zerschlagen. Gramsci forderte daraufhin eine Erneuerung der Partei. 1921 kam es zur endgültigen Spaltung. Die revolutionären Sozialisten gründeten die Kommunistische Partei Italiens, die Sektion der Kommunistischen Internationalen. Gramsci betrachtete diese Trennung als notwendig für die Entwicklung einer revolutionären Strategie gegen den Faschismus und für den späteren Sturz Mussolinis. So, mit dem Marsch auf Rom 1922 gelang Mussolini die Machtübertragung, die von der Bourgeoisie aktiv unterstützt wurde. Der Faschismus war auch in Italien keine Machtergreifung, sondern eine bewusste Entscheidung der herrschenden Klasse, um die proletarische Bedrohung zu zerschlagen und ihre Klassenherrschaft zu sichern. Unter Mussolini wurden Gewerkschaften zerschlagen, politische Gegner verfolgt und die Interessen des Kapitals bedient. Staatliche Aufträge für die Schwerindustrie und Steuererleichterungen für Großkonzerne waren zentrale Elemente der faschistischen Wirtschaftspolitik. Die Unterdrückung der Arbeiterklasse und die Militarisierung der Gesellschaft wurden systematisch vorangetrieben. Konkret haben wir Gerhard Feldbauer gefragt, wie verlief der Machtaufstieg des Faschismus in Italien? Welche Kapitalverbände spielten eine Rolle? Welche Rolle nahm König Viktor Emanuel III. Ein? Gibt es Parallelen zur Machtübertragung in Deutschland? Wer förderte die Partizio Nazionale Fascista, die PNF? War Mussolinis dualer Weg, brutaler Straßenkampf auf der einen Seite durch die Fasti Italiani di Combattimento und die Squadrissimo, und auf der anderen Seite dieses dualen Wegs die parlamentarische Arbeit der PNF? Und welche Rolle spielte dabei Acerbo? Zu dem Acerbo-Gesetz, das benannt ist nach dem Politiker Giacomo Acerbo, das handelt sich um ein italienisches Wahlgesetz. Es wurde am 18. November 1923 verabschiedet und ermöglichte der PNF unter Benito Mussolini eine Stimmmehrheit in der Abgeordnetenkammer. Das Gesetz kam nur ein einziges Mal bei der Parlamentswahl in Italien 1924 zur Anwendung. Aber Gerhard Feldbauer beantwortet die Frage weiter vorne. Auf dem dritten Kongress im November 1921 hatten sich die Fasti di Combattimento zur PNF umgewandelt. Also aus diesen Fasti di Combattimento wird die Partei PNF, Partizio Nazionale Fascista. Am Anfang etwa 30.000 Anhänger. Die Sturmabteilungen wurden auf dem Gründungsparteitag in der PNF eingegliedert. Alle Parteimitglieder verpflichtet, ihnen beizutreten. An die Spitze des PNF trat Mussolini, der sich von jetzt an Duce del Fascismo nennen ließ. Wie die Mitglieder der Fasci nannten sich auch die des PNF Fascisti und die Bewegung bezeichnete sich als Fascismo. Mit der Wahl dieses Namens griff Mussolini auf zwei politisch entgegengesetzte, in der Geschichte wurzelnde Symbole bzw. Begriffe zurück. Einmal auf die Fasces, jene lederumschnürte Rutenbündel der altrömischen Liktoren, aus denen ein Beil hervorragte und die den Konsul als Zeichen der Gewalt über Leben und Tod bei Aufmärschen vorangetragen wurden. Für den Duce war dieser Rückgriff Grundlage, sich und seine Diktatur im Rahmen der nationalistischen Verhetzung als Nachkommen des Römischen Reiches und seiner Cäsaren zu feiern. Gegenüber den Arbeitern wurden zunächst die Traditionen der Unterdrückten herausgestellt, die ihre Organisation in den Kämpfen des 18. und 19. Jahrhunderts Fasci genannt hatten. So hatte sich beispielsweise die armen Bauern, Tagelöhner und Arbeiter in Messina, Catania und Palermo 1889 in Fasti die Laboratori zusammen, aus denen 1839 die Federazione Socialista Siciliana hervorging. Auch bei der Wahl der Farbe der Uniformhemden griff Mussolini auf Traditionen aus der Arbeiterbewegung, vor allem aus dem Süden zurück, wo sowohl die Bergarbeiter als auch die Anarchisten schwarze Hemden trugen. Dieses sozialdemagogische Outfit führte dazu, dass von nicht wenigen auch revolutionären Sozialisten zunächst nicht erkannt wurde, dass mit den Fasci-Bewegungen eine neue und auf offene terroristische Gewalt setzende Interessensorganisation führender imperialistischer Kreise auf den Plan trat. In der ISP hielten viele Mussolini noch für einen Sozialisten, der eine neue sozialrevolutionäre Organisation gründete. Dazu trug auch bei, dass das Programm von San Sepolcro durchweg bürgerlich-demokratische Forderungen der Sozialisten enthielt, die mit nationalistischen Phrasen untersetzt wurden. Es verlangte den 8-Stunden-Tag, ein Verbot der Kinderarbeit unter 16 Jahren, eine besondere Besitzsteuer für Kriegsgewinne, Mitbestimmungsrechte für die Arbeitenden und Beteiligung am Gewinn, Wahlrecht für Frauen, die Beseitigung der Monarchie und die Ausrufung der Republik. Nach der Gründung der IKP am 21. Januar 1921 beschloss die bürgerliche Rechte mit den Faschisten für die Parlamentswahl im Mai ein Bündnis. Trotz der vorgegangenen blutigen Terrors erreichte der profaschistische nationale Block nicht den erhofften überwältigenden Erfolg. Er kam auf 265 Mandate, von denen 36 an die Faschisten fielen, die erstmals ins Parlament einzogen. Die ISP behauptete 123 Sitze. Die Katholische Volkspartei kam auf 108. In seiner ersten Parlamentsrede drohte er: Ich bin gegen das Parlament und gegen die Demokratie. Während seine Schwarzhemden auf den umliegenden Straßen schrien: Italien braucht einen Diktator, kündigte Mussolini den Weg zu diesem Ziel an. Wir werden kein Parlamentsklub sein, sondern ein Aktions- und Exekutionskommando. Im August 1921 schloss die ISP-Führung mit Mussolini einen Versöhnungspakt, der die von den Sturmabteilungen angezettelten Bürgerkriegsauseinandersetzungen beenden sollte. Neben dem Ziel, die Kommunisten zu isolieren, wollte Mussolini die ISP-Bewegung zusammen mit seiner Partei in eine bürgerliche Regierung eintreten, was jene jedoch ablehnte. Die ISP löste nach der Unterzeichnung des Paktes eilfertig ihre Kampfgruppen Arditi del Popolo, Tapfere des Volkes, auf, in denen sich Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und bürgerliche Antifaschisten zum bewaffneten Widerstand gegen die faschistischen Terror zusammengeschlossen hatten. Mussolinis SA blieben dagegen bestehen und setzten ihren Terror fort. Dennoch rief der Avanti am 1. März zur Gewaltlosigkeit auf und appellierte, unerschütterlich in der Defensive zu bleiben. Mit dem Sturz der Regierung des liberalen Bonomi am 1. Februar 1922 brach die Krise des liberalen Staates offen aus. Erst am 18. März gelang es, das Kabinett Facta als letzte von den Liberalen geführten Regierung vor dem Marsch auf Rom ins Amt zu bringen. Sie war stark rechts ausgerichtet, was die herrschenden Kreise beruhigen sollte. Die Exekutive werde mit den aufsässigen Arbeitern fertig. Faktas ließ die Faschisten in ihrem Terror zur Niederhaltung vor allem der Linken jedoch meist gewähren und ebnete ihnen so den Weg an die Macht. Die Präfekten kamen den Forderungen der SA nach Absetzung linker Bürgermeister und Gemeindeverwaltung nach. Am 26. Mai drangen tausende Squadristen in das Rote Bologna ein und verlangten, den Präfekten abzusetzen, weil er die Polizei gegen terrorisierende SA eingesetzt hatte. In der Stadt entsandte Armeeeinheiten machten gemeinsame Sache mit den Faschisten. Die Regierung gab nach und setzte den Präfekten ab. Als die SA im August 1922 massiv gegen einen am 1. des Monats gegen die faschistische Gefahr ausgerufenen Generalstreik vorging, brachen die reformistischen Gewerkschaftsführer den Ausstand am dritten Tag ab. Die Faschisten gingen nun erst recht gegen die Arbeiter fort. In Genua kam es zu Barrikadenkämpfen. Erst nach 5 Tagen gelang es, den Sturmabteilungen zusammen mit Regierungstruppen den letzten Widerstand zu brechen und die Stadt zu besetzen. Nur in Turin, Hochburg der Kommunisten, gelang es den Faschisten nicht, die Stadt einzunehmen. Das Scheitern des Generalstreiks lähmte den antifaschistischen Widerstand. Mussolini wurde ermuntert, zum entscheidenden Schlag auszuholen. Nach den Maiwahlen 1921 begann Mussolini, die bewaffnete Machtergreifung vorzubereiten. In diesem Vorhaben unterstützten ihn einflussreiche Kreise des Industrie- und Bankenkapitals. Vertreter der Großagrarier sowie der Staatsbürokratie und Teile des Militärs. Aus den Tresoren der im April 1920 gegründeten Confederazione dell'Industria und der danach im August gebildeten Confederazione dell'Agricoltura sowie auch aus einzelnen Unternehmerkassen Conti, Pirelli, Agnelli, Benny, Donegani, Benedetti flossen den Faschisten seit Anfang 1922 dazu reichlich Gelder zu. Am Hofe hatte der Duce Fürsprecher in der verwitweten Königsmutter und im Herzog von Aosta, einem Vetter Vittorio Emanuel III. Und Kommandeur eines Armeekorps, der ihm für seinen Staatsstreich Unterstützung zusicherte. Im Januar neu gewählter Papst Pius XI. Ergriff zusammen mit seinem Kardinalsekretär Pietro Caspari ebenfalls offen Partei für die Faschisten. In Neapel beschloss der faschistische Parteikongress am 22. Oktober 1922 den Marsch auf Rom und dazu die totale Mobilisierung der Sturmabteilung. Am 28. Oktober brachen die ersten der 40 SA-Männer in 3 Marschkolonnen nach der Hauptstadt auf. Der Rest folgte in LKWs, nachdem Mussolini aus Mailand aus das Kommando dazu gegeben hatte. Die faschistische Geschichtsschreibung feierte später die Kapitulation des liberalen Staates als einen Sieg der nationalen Revolution und kreierte die Legende, Mussolini sei einem Cäsar gleich an der Spitze seiner Sturmabteilung in Rom einmarschiert. In Wirklichkeit hatte es sich um ein abgekartetes Spiel gehandelt. Die faschistische Führung hatte sich vor ihrem makaberen Spektakel der Unterstützung der Confindustria sowie bei Vertretern des Generalstabs des Wohlwollens des Militärs versichert. Auch das Königshaus hatte grünes Licht unter der Bedingung gegeben, dass die Monarchie nicht angetastet werde, woran sich Mussolini dann entgegen der im Programm von San Sepolcro erhobenen Forderung auch hielt. Die Entscheidung des Königs wurde dem Duce in Mailand, wohin er sich am 28. Oktober zu letzten Gesprächen mit dem Industriellen Verband begab, von dessen Vertretern mitgeteilt. Die Abordnung führte der Gummikönig Pirelli an. Der Duce gab den Herren noch einmal zu verstehen, dass seine antikapitalistischen Forderungen nicht ernst zu nehmen und die Sicherung der Interessen der Wirtschaft und die Wiederherstellung der Arbeiterdisziplin in den Betrieben für ihn oberstes Anliegen seien. Pirelli war beeindruckt. Welch ein Mann dieser Mussolini, mit dem man sich so sachkundig über derartige Fragen unterhalten kann, fasste er seinen Eindruck zusammen. Vittorio Emanuele lehnte die von dem liberalen Ministerpräsidenten Facta gegen die auf Rom vorrückenden Faschisten vorgeschlagenen Verhängungen des Ausnahmezustandes und die militärische Verteidigung der Hauptstadt ab. Facta resignierte und trat zurück. Der König berief Mussolini zum Ministerpräsidenten. Erst daraufhin fuhr dieser, um nicht aufzufallen, im Liegewagen der Eisenbahn in der Nacht vom 30. Oktober nach Rom, während die SA gröhlend durch die Straßen der Hauptstadt zogen, plündern und mordend das Arbeiterviertel San Lorenzo heimsuchten, empfing Vittorio Emanuele III. Den Duce del Fascismo und beauftragte ihn mit der Regierungsbildung. Er übergab die Exekutive einer Partei, die im Parlament von 508 Sitzen nur 36 belegte. Noch am selben Tag nahmen der Monarch und Mussolini zum Entsetzen vieler Römer eine Parade der faschistischen Horden und eine Formation der königlichen Armee ab. Gerhard Feldbauer hat das noch weiter ausgeführt, sowohl in seinem Buch als auch in dem Beantworten der Fragen. Ich spule jetzt aus Zeitgründen ein bisschen vor. Wir gehen an das Ende schon des Zweiten Weltkrieges, die Resistencia und der Sturz des Faschismus. Poiché un uomo è proprio un uomo, lui vuol poter mangiare. Der antifaschistische Widerstand in Italien, bekannt als Resistenza, war ein entscheidender Faktor für den Sturz Mussolinis. Kommunistische, sozialistische und anarchistische Partisanengruppen organisierten den bewaffneten Kampf gegen das faschistische Regime und die deutsche Besatzung. Trotz brutaler Repression durch die Wehrmacht und die faschistische Miliz gelang es der Resistenza Mussolinis Regime zu destabilisieren. Und hier möchte ich kurz etwas vorlesen aus Gerhard Feldbauers Buch Die Geschichte Italiens. Da steht das Marionettenregime von Salo. Mussolini kehrte am 23. September 1943 in das von der Wehrmacht besetzte Italien zurück und bildete eine neue Regierung. Am 25. Oktober proklamierte er eine Repubblica Sociale Italiano, RSI, die als reines Marionettenregime völlig der Herrschaft Hitler-Deutschlands unterworfen war. Im November 1943 nannte Mussolini in Verona seine Partei im Partito Fascista Repubblicano um. In der Salo-Republik führten Wehrmacht, SS, Gestapo und Sicherheitspolizei mit ihren italienischen Erfüllungsgehilfen, den neu aufgestellten Schwarzhemden und der Miliz gegen die italienische Bevölkerung einen grausamen und erbarmungslosen Krieg. Für Geiselerschießungen, das Niederbrennen von Dörfern, Mord und Folter stehen als Beispiele die Adriatischen Höhlen bei Rom. Da gab es am 23. und 24. März 335 durch Genickschuss ermordete Geiseln. Die Gemeinde Marzabotto im September 1944 1830 fisch umgebrachte Bewohner. Im statistischen Mittel wurden in der Salo-Republik, ohne die gefallenen Partisanen und regulären Soldaten einzubeziehen, täglich 165 Kinder, Frauen und Männer jeden Alters umgebracht. Dann die Wende von Salerno, in Anführungsstrichen. Nach einer Konzeption Togliattis, der am 27. März aus der Emigration zurückgekehrt war, traten im April 1944 in Salerno die antifaschistischen Oppositionsparteien IKP, ISP, PDA, DC, also die Christdemokraten, und PLI in die Regierung Badoglio ein, die damit den Charakter einer Regierung der nationalen Einheit annahm und ein Bekenntnis zum Antifaschismus ablegte, also die Wende von Salerno. Nach der Einnahme von Rom durch die Alliierten am 4. Juni 1944 setzte das CLN die Abdankung des Königs durch. Als Kompromiss wurde Kronprinz Umberto als Statthalter eingesetzt. Gleichzeitig wurde Badoglio zum Rücktritt gezwungen und der liberale Bonomi von CLN zum Ministerpräsidenten berufen. Mit Zustimmung der Besatzungsmacht setzte Bonomi das CLN in Norditalien in den noch besetzten Gebieten als Organ mit Regierungsvollmachten ein. Im römischen Protokoll zwischen dem Alliiertenkommando in Italien und dem Generalkommando der Partisanenarmee wurde das am 7. Dezember 1944 in Rom bestätigt. Die Partisanenarmee. Anfang 1944 banden die Partisanen in den besetzten Gebieten mit ihren Operationen 15 Divisionen der Wehrmacht. In den Westalpen und den Nordapennien entsandten im Frühjahr 1944 zwei Partisanenrepubliken und danach zeitweise 15 befreite Gebiete, in denen die örtlichen Befreiungskomitees die Macht ausübten und antifaschistisch-demokratische Umgestaltung einleiteten. Die Partisanenarmee wuchs bis zum Ende des Kriegs auf 256.000 reguläre Kämpfer an. Die IKP stellte mit ihren Garibaldi-Brigaden davon 155.000. Daneben gab es 70 sozialistische Matteotti-Brigaden. 206.000 Partisanen zählten die meisten aus Kommunisten, bestehende örtliche Gruppi di Azione Patriotica, die GAP. Die Hinrichtung des Duce. Am 18. April 1945 traten die Arbeiterinnen und Arbeiter von Fiat in Turin und weitere Betriebe in anderen Städten Norditaliens in den Generalstreik. Am 25. April wurden diese Städte noch vor dem Eintreffen der alliierten Truppen durch den bewaffneten Aufstand befreit. Die Partisanenarmee eröffnete zwischen Piemont und Venetien auf einer Breite von über 400 Kilometern ihre letzte Offensive. In Genua kapitulierten vor den Partisanen 9000 Mann. Am 27. April das gesamte 10. Panzerkorps der Wehrmacht. Am 30. April nahmen Garibaldisten am Monte Grappa 33.000 deutsche Soldaten gefangen. Insgesamt ergaben sich zwischen dem 25. April und dem 4. Mai allein im Veneto 140.000 Soldaten der Wehrmacht den Partisanen. Am 25. April übernahm das CLNAI in Mailand die Macht, erklärte den Ausnahmezustand und richtete Kriegsgerichte ein. Es erließ Dekrete über die Organisation der Justiz wie der Verwaltung und forderte alle italienischen Faschisten auf, bedingungslos zu kapitulieren. Die Dekrete bildeten die gesetzliche Grundlage für die Erschießung von insgesamt 1700 Faschisten, die der Aufforderung, sich zu ergeben, nicht nachkamen. Darunter fiel auch die Hinrichtung des Duce. Mussolini floh zusammen mit mehreren faschistischen Größen unter dem Schutz einer deutschen SS-Einheit aus Mailand in Richtung Schweiz. Am Morgen des 27. April wurde die Kolonne hinter Como bei der Ortschaft Dongo von einer Partisaneneinheit gestoppt und Mussolini mit einer Begleitung festgenommen. Das Befreiungskomitee entsandte aus Mailand ein Exekutivkommando unter Oberst Walter Audisio, das am 28. April an Mussolini und seiner Begleitung die Todesurteile entsprechend der Dekrete des CLNAI vollstreckte. In der Situation des Ausnahmezustandes wurde auch die geliebte Mussolinis Clara Petacchi, gegen die kein Urteil vorlag, erschossen. Die Leichen wurden nach Mailand gebracht und auf der Piazzale Loreto mit den Köpfen nach unten aufgehängt, wo die Mussolini-Faschisten am 12. August 1944 15 ermordete Geiseln so zur Schau gestellt hatten. Der Vertreter der Militärregierung, Oberst Charles Poletti, sprach auf einem Empfang dem CLN und den Partisanen unsere vollste Anerkennung für ihre bewundernswerte Operation aus. Nach dem Ende des italienischen Faschismus an der Macht befindet sich Italien im Schatten des Kalten Krieges. Und das bedeutet auch für die Arbeiterbewegung, für die auch kommunistische Bewegung, dass sie sich neu organisieren muss. Und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen in der IKP-Führung. Eine von Togliatti angeführte Gruppe wollte das antifaschistische Bündnis mit den großbürgerlichen Kräften auf Regierungsebene weiterführen und setzte sich ein für antifaschistisch-demokratische Veränderung auf den parlamentarischen Weg. Eine zweite Gruppe, organisiert von Longo, der von den Partisanen der IKP, aber auch der ISP und der PDA unterstützt wurde, trat zwar ebenfalls für zunächst antifaschistisch-demokratische Veränderungen ein, forderte jedoch eben darüber hinaus klare sozialistische Orientierungen, die durch revolutionäre Massenaktionen unterstützt werden sollten. Also diese Linien gab es in diesem Moment in Italien nach dem italienischen Faschismus. Diese Konstituierungsphase Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch gekennzeichnet von der Krise der Christdemokraten und der Übergang zum Centro Sinistra. Also die am 22. März 1947 von US-Präsident Truman verkündete berüchtigte Doktrin der Eindämmung des Kommunismus mit dem Recht der USA zur Einmischung in Staaten, die tatsächlich oder angeblich unter kommunistischen Einfluss stünden, leitete die massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten, nicht zuletzt eben auch in Italien, ein. Im Ergebnis dieser, Schützenhilfe erzielte die Democrazia Cristiana, also das ist diese DC-Partei, am 18. April 1948 mit 48,5% einen triumphalen Sieg, den sie nie wiederholen konnte. Kommunisten und Sozialisten erreichten auf einer Volksfrontlinie 31%. Es gäbe über diese Phase noch sehr viel zu erzählen und es steht auch noch einiges in dem Buch von Gerhard Feldbauer. Aber natürlich ist das komplette Fassen einer gesamten Geschichte eines ganzen Landes innerhalb eines kleinen Buches nicht möglich. Und das auch noch zusammenzufassen in einem Kurzformat kann nur funktionieren durch extrem große Abstriche. Aber es gibt in dieser Phase noch einen sehr, sehr wichtigen Teil, nämlich so früh in die Konstituierungsphase Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg passiert schon die Wiedergründung der Mussolini-Partei. Ja, das MSI, also Movimento Sociale Italiano, die am 26. Dezember 1946 offiziell wiedergegründete Partei Mussolinis, bekannte sich offen zum faschistischen Parteiprogramm von 1919. Und zudem von Mussolini nach Gründung der Salo-Republik im Herbst 1943 erlassenen Manifest von Verona. Im Parteistatus wurde festgelegt, die soziale Idee in der ununterbrochenen historischen Kontinuität fortzusetzen. Das sind auch Dinge, diese MSI-Gründungen, die fallen direkt in die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Kalte Krieg zeichnet Italien von vielen Kämpfen, in denen die italienische Arbeiterklasse auch ihren Ausdruck findet in der kommunistischen Partei, die immer stärker wird und auch immer bei Wahlen immer mehr Bevölkerungsteile hinter sich vereinen kann. Das führt zu einer sogenannten Strategie der Spannung. Und die Strategie der Spannung wäre sicherlich eine eigene Folge wert, wie viele Aspekte dieses Buchs. Aber runtergebrochen kann man sagen, die Strategie der Spannung war von italienischen Geheimdiensten, auch von ausländischen Geheimdiensten, von Rechtsextremen, die sich auch wieder parteilich konstituieren konnten, hervorstechend der Propaganda Due, eine Geheimloge, wurden Dinge inszeniert bis hin zu Anschlägen, die dann der erstarkenden kommunistischen Bewegung zugeschrieben wurden. Also man hat versucht, die politische Linke zu manipulieren, insbesondere eben die kommunistische Partei Italiens und so immer mehr Dinge in die öffentliche Meinung reinzutragen zu den Ungunsten. Das war die Strategie der Spannung. Wie gesagt, wäre eine eigene Folge wert. Da gehört die Rolle der Brigato Rosso gehört da rein, die Rolle des CIA gehört da rein, andere Geheimdienste, die Organisation Propaganda Duo gehört damit rein. Also da wäre sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Das können wir in diesem Kurzformat leider nicht leisten. 1973 entsteht der historische Kompromiss, also Compromesso Storico, fällt in eine Zeit, in der die IKP 1976 bei den Parlamentswahlen 33,8% erreichte. Für die Verhandlungen befand sich die IKP in einer starken Position. Als zweitstärkste Fraktion verfügte sie in der Abgeordnetenkammer über 227 Sitze und stellte den Präsidenten. 7 Kommunisten leiteten Parlamentsausschüsse. In der Region beteiligte sich die Partei an fast der Hälfte der Regierungen. Auf der Ebene von den Gemeinden bis zu den Landesparlamenten vertraten die IKP und die ISP 52,8% der Wähler. Also eine sehr starke Position linker, kommunistischer, sozialistischer Strukturen. Und da kommt es dann eben zum Vorschlag des historischen Kompromiss. Es ist eine Bezeichnung für eine strategische politische Linie in Italien, die eben 73 von damaligen Sekretär des Partito Comunista Italiano, dem Enrico Berlinguer, entwickelt und von Aldo Moro auf Seite der DC, also Democrazia Cristiana, stark befürwortet wurde. Im Rahmen des historischen Kompromisses entschloss sich der PCI, also Comunista Italiano, zur Zusammenarbeit mit den bedeutendsten im Parlament vertretenen demokratischen Parteien. Und diese Kollaboration sollte nach einem möglichst breiten Konsens innerhalb der demokratischen Institutionen gesucht und durch die Verwirklichung einer Reformpolitik autoritärer Tendenzen vorgebeugt werden. Das war auch eine wichtige Marke. Dann ist schon der Name Aldo Moro gefallen. Aldo Moro, der Mord an Aldo Moro, also einem führenden Politiker der Christdemokraten, markierte einen Wendepunkt in der politischen Entwicklung Italiens. Gerhard Feldbauer schreibt zu der Ermordung an Aldo Moro: Seitens der USA war Moro erbitterten Angriffen ausgesetzt, die in einer regelrechten Mordhetze gipfelten. Moros Frau, Eleonore, sagte während der parlamentarischen Untersuchung zum Mord an ihrem Mann aus, dass ihm 1974, während er als Außenminister in Washington weilte, gedroht worden war, wenn er seine Zusammenarbeit mit den Kommunisten nicht aufgebe, werde er es teuer bezahlen. In Anspielung auf die Ermordung John F. Kennedys habe man ihm gedroht, dass es sonst eine Jacqueline in der Zukunft Italiens geben werde. An der Spitze der Hetzer gegen Moro stand Außenminister Kissinger, der ihn den Allende Italiens nannte, der Rom in kommunistischer Abhängigkeit steuere. Immer öfter war von Italien als einem zweiten Chile die Rede. Ab 1981 kann klar wieder ein deutliches Erstarken Richterkräfte festgestellt werden in Italiens. Das sehen wir an einem Erstarken auch von MSI, Movimento Sociale Italiano. Und dann kam es eben auch schon zum Aufstieg des Medienimperiums um Berlusconi, der in den 80ern über sein Kanale 5 zunächst Einfluss gewann, ein Fernsehmonopol aufbaute. Der sagte, dass die wahre Macht in den Händen der Massenmedien liegt. Und so stieg Berlusconi groß ins Fernsehgeschäft ein. Er kaufte die größten Konkurrenten auf, Rete Quattro und Italiano Uno, und besaß damit das private Fernsehmonopol in den 80er Jahren. Da kamen ca. 40% aller italienischen Presseerzeugnisse hinzu, darunter die Verlagsgruppe Mondadori nach Bertelsmann, der größte europäische Medienverbund, und der einflussreiche Rizzoli Verlag. Ja, dann ging es weiter mit Kinoketten, Unternehmen der Musik- und Videoproduktion sowie der Werbekonzern Publitalia. Also Berlusconi wurde Besitzer und Präsident des Fußballclubs AC Milan, Organisator der Radtour Giro d'Italia, Herr über Rugby, Hockey, Volleyballmannschaften und mit 80% Anteilen Mäzen des Mailänder Teatro Manzoni, ja, und so weiter. Also in der Summe über 300 Unternehmen schloss Berlusconi in der Finevest Holding zusammen. Und mit dem Ende des Realsozialismus, dem Sieg des Kapitalismus und der USA als neuer Welthegemon kam es auch zu einer starken Schwächung der kommunistischen und linken Kräfte im Allgemeinen in Italien. Als erstes wurde die Existenz der geheimen NATO-Truppe Gladio aufgedeckt. Am 24. Oktober 1990 machte La Repubblica publik, dass Gladio unter Andreotti als Verteidigungsminister seit Juli 1989 wie der Premier aufgebaut worden war. Eine Anzahl Militärs und Geheimdienstler arbeitete mit der Justiz zusammen und sagte aus in RAI Due. Da antwortete das langjährige Mitglied des Gladio-Stabes General Edgardo Sogno auf die Frage: Was hätten Sie getan, wenn die kommunistische Partei mit legalen Mitteln an die Macht gekommen wäre? Dann hätten wir den Bürgerkrieg entfesselt. Es wurde bekannt, dass die Gladiatoren aus faschistischen Organisationen wie der Ordine Nuovo Pino Rautis und der Fronte Nazionale des Nazi-Kriegsverbrechers Borghese kamen. So starteten die 90er Jahre für Italien. Wir beobachten generell eine Verabschiedung kommunistischer Parteiinhalte hin zu sozialdemokratischen, sozialistischen Ideen, und das Ganze gipfelt sogar später im Eurokommunismus. Während parallel neben dieser Schwächung der kommunistischen Kräfte eine Erstarkung rechter Kräfte passiert, ab spätestens 91, die Vereinigung der Lega Nord zum Beispiel zu nennen. Die Niederlage des Sozialismus in Europa gab Faschismus einen kaum für möglich gehaltenen Auftrieb. In Italien gründeten am 8.9. Februar 1991 sechs regionale Ligen eine Lega Nord, der auf der Basis eines scharfen, auch gegen Süditalien gerichteten Rassismus und Separatismus gegründete Bund stieg zur stärksten parlamentarischen Kraft Norditaliens auf und erreichte 20 und mehr Prozent der Wählerstimmen. Chef der Lega wurde Umberto Bossi. 1993 geht diese Entwicklung weiter. Unter Berlusconi gründet sich die FI, die Forza Italia, und schloss sich schon vier Tage nach ihrer Gründung zu einem Wahlbündnis zusammen, dem sogenannten Pol der Freiheit. Zu dem Polo delle Libertà gehörten auch die Alleanza Nazionale, AN. Das ist nichts anderes als eine umgetaufte MSI. Also die Nachfolgepartei von Mussolini, der Lega Nord, einigen Splittergrüppchen der CDU und CCD, also auch von Christdemokraten. Dieses Wahlbündnis Pol der Freiheit, Polo della Libertà, war die konsequente Fortsetzung von dieser Rechtsverschiebung in der italienischen Parlamentspolitik. Es folgen dann unterschiedliche Kabinette. Prodi von 96 bis 98, De Alema von 98, 99, darunter übrigens auch die Teilnahme am NATO-Überfall auf Jugoslawien, 2000, 2001 das Kabinett Amato und dann das 57. Kabinett von Silvio Berlusconi. Berlusconi hält sich in der Regierung bis 2006, danach dann das Kabinett Prodi. Über Berlusconi selbst könnte man mehr als eine Folge machen und auch über die weitere Entwicklung Italiens. Danach noch die Kabinette Renzi zum Beispiel, gegen die es auch den Ausruf eines Generalstreiks gab. Denn im Dezember 2014 setzte Renzi das Dekret über den Jobs Act, euphemistisch als Arbeitsmarktreform bezeichnet, durch. Damit wurde faktisch der Artikel 18 des Arbeitsgesetzes aufgehoben, der bis dahin weitgehend einen Kündigungsschutz garantierte. Zahlreiche Arbeitsrechte in den Betrieben wurden annulliert oder eingeschränkt. Es wurde ermöglicht, die Tarifverträge auszuhebeln, Minijobs nach deutschem Vorbild einzuführen und zahlreiche Arbeiterrechte in den Betrieben aufzuheben oder einzuschränken. Für neue Arbeitsverträge konnten eine dreijährige Probezeit festgelegt werden. Die Medien schrieben, Renzi verwirkliche, was Berlusconi nicht geschafft habe. Am 24. Oktober 2014 streikten Millionen Beschäftigte im Transport-, Verkehrswesen sowie Schüler und Lehrer, die laut ANSA das öffentliche Leben und den Schulbetrieb weitgehend lahmlegten. Am nächsten Tag folgten einem Aufruf der CGIL in Rom weit über 1 Million Beschäftigte aus Wirtschaft und Verwaltung sowie Schüler und Studenten, Rentner und Arbeitslose und demonstrierten gegen die unsoziale Politik Renzis. Nach Renzi gab es weitere Kabinette und gegenwärtig regiert das Kabinett Melonis. Das steht nicht mehr in dem Buch Geschichte Italiens von Gerhard Feldbauer. Ich hoffe, die Geschichte Italiens in seinen absoluten Grundzügen hat gezeigt, wie eng soziale Kämpfe mit den Klassenverhältnissen und der ökonomischen Basis verbunden sind. Gerhard Feldbauer bietet mit seinem Buch eine fundierte Einführung, die zur weiteren Auseinandersetzung mit der Geschichte und den sozialen Bewegungen Italiens anregt. Ich hoffe, heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, sich weitergehend tiefer mit der Geschichte Italiens auseinanderzusetzen und hier in diesem kleinen Büchertisch nur an der Oberfläche gekratzt einen kleinen Überblick gegeben zu haben vom Risorgimento bis in die Gegenwart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal am kleinen Büchertisch. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.